Father in heaven. Vater im Himmel. Bless these words, I pray. Segne diese Worte, darum bitten wir dich. From your word. Es ist dein Wort. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. I would like to start today with a story. Ich möchte heute beginnen eigentlich mit einer Geschichte. Something that happened last Sunday night after the second service. Das ist etwas, was letzten Sonntag nach dem zweiten Gottesdienst geschah. I went home and I took Cody for a walk. Ich bin nach Hause gegangen, dann habe ich den Cody noch ausgeführt. And I ran into a new friend of mine. Und so bin ich direkt da hineingelaufen mit einem neuen Freund von mir. Ich habe ihn getroffen. His name is Ahmed. Sein Name ist Ahmed. He's a Muslim. Er ist Muslim. And we became friends through Cody. Und durch Cody sind wir zu Freunden geworden. And he works late at night, so while he's waiting for his ride, I usually run into him. Er arbeitet immer Spätschicht und während er da praktisch auf seine Fahrtmöglichkeit wartet, habe ich immer die Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. So Sunday night I ran into him and we were talking. So traf ich ihn auch am Sonntagabend und wir redeten ein bisschen miteinander. The first words out of his mouth were, or the second word. Der erste, zweite Gedanke, den er aussprach, war der. Well, times are hard. Die Zeiten werden härter. They just laid off 3 people from my work. Man hat gerade 3 Leute bei ihm am Arbeitsplatz entlassen. And I'm worried. Und ich bin auch ein bisschen besorgt. This is exactly what I was talking about. Und das war genau das, worüber ich ja gesprochen hatte gerade zuvor. Im Gottesdienst. This is a time for us, the church, to step forward. Das jetzt ist eine Zeit für uns als Gemeinde, dass wir einfach hervortreten. And the Holy Spirit just welled up inside of me. Und der Heilige Geist ist einfach so aus mir hervorgesprudelt. And I said to him, you don't have to worry. Du musst keine Angst haben. Put your faith in God. Setze dein Vertrauen auf Gott. Do you believe in God? Glaubst du an Gott? He says, I do believe in God. Sagt ja, ich glaube an Gott. I fear God. Ich fürchte Gott. I pray every day to God. Ich bete jeden Tag zu Gott, sagt er. And we spent the next half an hour. Und so verbrachten wir die nächste halbe Stunde Zeit. We spent the next half an hour discussing Jesus. Dass wir einfach über Jesus diskutiert haben. It was just awesome. I thought this is unbelievable. Es war so erstaunlich. Es war einfach unglaublich, diese Begegnung. And I didn't debate this guy. Ich habe jetzt nicht mit ihm debattiert. I just love this guy. Ich habe ihn einfach geliebt, dort wo er stand. I shined. Und es war ein Scheinen, was aus mir hervorkam. The glory of God to him. Es war die Herrlichkeit Gottes, die er sah. And I knew that God's glory was upon me. Und ich wusste, dass die Herrlichkeit Gottes auf mir liegt. Just like it says in Acts, wie es in der Apostelgeschichte heißt, when Stephen was taken before the council, als Stephanus davor den Rat gestellt wurde. In Acts chapter 6, Apostelgeschichte Kapitel 6. And it says in verse 15 that his face was shining like an angel. Sein Angesicht, es läutete wie das eines Engels. They were accusing him falsely. Sie haben ihn falsch angeklagt. Lying about him. Haben über ihn gelogen. He's before the high council. Und da steht er vor dem Hohen Rat. And his face, and it said they all looked at him because his face was shining like an angel. Und es heißt, dass alle auf ihn starrten, denn sein Angesicht, es läutete wie das eines Engels. There was one thing that es gab I da knew eine for Sache. Sure. Eines weiß ich für sicher. That I had peace. Dass ich Frieden hatte. And I had joy. Und Freude. That this man did not. Eine Freude, die dieser Mann nicht hatte. I knew it. Ich habe es gekannt. And he knew it. Und er wusste das. And I thought, this is what it's all about. Und ich habe mir gedacht, darum geht es. Das ist, worum es geht. Then we began to talk, and he was telling me about his job. Und fingen wir an, so zu reden, und dann erzählte er ein paar Dinge von seinem Arbeitsplatz. And he said, you know, my boss, he owes me 200 Euro. Und er sagte so, naja, mein Chef, der schuldet mir 200 Euro. And I said to him, und ich sagte ihm, please give me the 200 Euro. Ich sagte zu dem Chef, bitte, gib mir doch meine 200 Euro. And he said, come on, you're a Christian. Und er wollte es ihm nicht geben. Und so sagte er, bitte, du bist ein Christ, komm, gib mir das Geld. Do you know what the man said? Wisst ihr, was der Mann sagte? He paused. Er hielt inne für einen Moment. And he said, well, und er sagte, na, I guess I'm not a Christian anymore. Also, ich denke, ich bin kein Christ mehr, würde ich sagen. What an incredibly horrible testimony to a Muslim. Was für ein unglaublich schreckliches Zeugnis von einem Muslim. I shared this testimony at the GA meeting. Ich habe auch dieses Zeugnis weitergegeben bei der Vollversammlung. And someone at the GA meeting said, I want to give you 200 euro and you go give that man 200 euro from the body of Christ. Und jemand sagt bei der Vollversammlung, pass auf, ich gebe dir 200 Euro und du wirst das im Namen des Leibes Christi diesem Mann geben. Amen. Amen. I want to talk about the glory of God and what it means to us in a very practical and real way. Ich möchte sprechen über die Herrlichkeit Gottes und was es für uns bedeutet in einer ganz praktischen und wirklichen Weise. Because we can miss it. Denn wir können das irgendwie verpassen. And we can be so familiar with it. Und wir können damit so vertraut sein, that it's like nothing to us anymore. Dass irgendwie so wie nichts ist für uns. We ended last week with we started with 2 Chronicles chapter 5. Letzte Woche haben wir begonnen mit 2. Chronik Kapitel 5. And how Israel all came together with all the musicians and singers. Und da ist beschrieben, wie ganz Israel sich versammelt hat mit all den Musikern und mit den Sängern. And all the instruments were playing and 120 trumpets were blaring. All die Instrumente spielten und da gab es die Trompeten, die Posaunten. And then all at once everybody shouted. Und auf einmal einfach dieses Jubelgeschrei. God is good. Gott ist gut. His unfailing love endures forever. Seine nie versagende Liebe, sie währt ewiglich. And when they, it says, and at that moment, und genau in diesem Moment, a thick cloud came down and filled the temple. Legte sich eine dicke Wolke herab und sie erfüllte den Tempel. And it was the glorious presence of the Lord. Und es war die herrliche Gegenwart des Herrn. At that moment, in diesem Moment. God is good. Gott ist gut. His unfailing love endures forever. Seine nie versagende Liebe, sie währt ewiglich. Do you know who his unfailing love is? Wisst ihr, was seine ewige Liebe ist? Jesus. Nie versagt. Es ist Jesus. Jesus is his unfailing love. Jesus ist diese Liebe von ihm, die ihn nie versagt. Jesus was that glory. Jesus war diese Herrlichkeit. That filled the temple. Die den Tempel erfüllte. Jesus was the rock that followed them. Jesus war der Fels, der sie begleitet hat it durch die Wüste. Spirit of the Lord, es war der Geist des Herrn, that filled that temple. Der diesen Tempel erfüllte. When those words were spoken, als diese Worte gesprochen wurden, God is good, Gott ist gut, and his unfailing love endures forever. Und seine nie versagende Liebe, sie währt ewig. In John chapter 1, in Johannes Kapitel 1, John writes this about Christ. Da schreibt Johannes Folgendes über Christus. The Word became flesh. Das Wort, es wurde Fleisch. And dwelt among us. Und es wohnte unter uns. And we saw. Und wir sahen. His glory. Seine Herrlichkeit. Full of grace and truth. Voll Gnade und Wahrheit. And the New Living Translation says it like this. Und die Neues Leben Übersetzung sagt Folgendes. We saw his glory. Wir sahen seine Herrlichkeit. Full of unfailing love. Voll dieser Liebe, die nie versagt. And faithfulness. Und seiner Treue. Now keep that in mind. I want you to look at a couple verses on the screen. Behalt das einfach mal im Kopf. Ich möchte noch ein paar weitere Verse geben, jetzt auf der Leinwand. We're going to 1 Corinthians chapter 3. Wir gehen zunächst einmal hin zum 1. Korinther Kapitel 3. Verse 16. Vers 16. Don't you realize that all of you together are the temple of God? Erkennt ihr denn nicht, dass ihr alle zusammen der Tempel Gottes seid? And that the Spirit of God lives in you. Und dass der Geist Gottes in euch wohnt. Let's just stop for a moment, right there. Just leave the verse there. Do we realize? Erkennen wir das? That we, as a community, are the temple of God. Dass wir als Gemeinschaft der Tempel Gottes sind. And that the Holy Spirit dwells in our midst. Und dass der Heilige Geist mitten unter uns wohnt. There's a difference today. Da gibt es einen Unterschied heute. Being here. Weil wir ja hier sind. In being at some chess club. Gibt es einen Unterschied, ob wir jetzt hier sind oder vielleicht in einem Schachclub? Or a ski club. Oder einem Skiclub. There's a difference. Da ist ein Unterschied. The presence of the Lord is here. Es ist die Gegenwart des Herrn, die hier ist. Or is he? Ist er hier? Is he? Ist er hier? Or is he? Oder ist er hier? If he's not, wenn er nicht ist, then we need to make an adjustment. Dann müssen wir irgendwie etwas da neu einstellen, anpassen. Or we just need to stop what we're doing. Wir müssen im Moment aufhören, was wir da tun. And do something else. Oder vielleicht ganz aufhören und etwas anderes Because tun. The church in Ephesians 3 Denn die Gemeinde im Epheser Kapitel 3 is the mystery of the ages. Ist das Geheimnis der Zeitalter. What God is doing here this morning Was Gott hier tut, in diesem Moment, is heute what früh, the prophets would have given their right hand to see. Da hätten die Propheten ihre rechte Hand für hingegeben, um das sehen zu können. Like in the book of Acts chapter 2, Apostelgeschichte Kapitel 2. When the Holy Spirit came, there was a fire on each one's head, a tongue of fire. Als der Heilige Geist gegeben wurde, da gab es eine Feuerflamme, die legte sich nieder auf jedes Haupt. A tongue of fire. Eine Feuerflamme. It represented the fact that the Holy Spirit would now reside in each one of us. Und das repräsentierte die Tatsache, dass der Heilige Geist jetzt in jedem Einzelnen von uns wohnen würde. Die Frage ist nicht mehr, ob der Heilige Geist in uns ist als Gläubigen, but whether he will manifest himself. Sondern vielmehr ist die Frage die, ob er sich auch durch uns manifestieren whether kann. We will release it. Ob wir ihn einfach freisetzen. Let's go to the next verse. Gehen wir zum nächsten Vers. 1. Corinthians chapter 6. 1. Korinther Kapitel 6, Vers 19 through 20. Vers 19 bis 20. Again, und wiederum. Don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit? Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist? Who lives in you and was given to you by God? Der in euch lebt und euch von Gott geschenkt wurde. In the first verse before he was speaking to the church as a temple. Zuerst sprach er zur Gemeinde als Tempel. Now he's speaking to individuals. Jetzt spricht er zu jedem Einzelnen. You do not belong to yourself. Ihr gehört euch nicht selbst. For God bought you with a high price. Denn Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt. So you must honor God with your body. Deshalb ehrt Gott mit eurem Leib. Of course, that high price was the blood of Jesus' own son. Und natürlich ist der hohe Preis weil das Blut Jesu, seines eigenen Sohnes. Now Ephesians chapter 2, Epheser Kapitel 2, verse 21 to 22. Verse 21 bis 22. We are carefully joined together in him. Wir sind einfach sorgfältig in ihm zusammengefügt. Becoming a holy temple for the Lord. Zu einem heiligen Tempel für den Herrn. Where God lives by his Spirit. Zu einer Wohnung, in der Gott durch seinen Geist lebt. You know the most amazing thing about sharing Christ with an unbeliever? Wisst ihr, was das Erstaunlichste ist, wenn man Christus weitergibt einem anderen Gläubigen? You see the difference. Du siehst den Unterschied. You realize, oh, wow, I'm a temple of God. Du erkennst, ich bin ein Tempel Gottes. You get chills down your back and you think, whew. Gänsehaut, wow. I mean, that guy is so empty. Der Mann ist so leer. That guy is so lost. So verloren. That guy is so hopeless. So hoffnungslos. I mean, I don't even remember that anymore. Ich kann mich da nicht mehr dran erinnern. I'm so, dass man bei mir so war. Used to life the way it is now. Ich bin so gewohnt an dieses Leben, wie es jetzt ist. That I'm almost familiar with glory. Dass ich fast zu vertraut bin mit Herrlichkeit. I forget what bitterness was. Ich vergesse einfach, was Bitterkeit war. I forget what hopelessness was. Ich vergesse einfach, was Hoffnungslosigkeit war. All of these things that are enemies of the soul. Wie diese Dinge ausschauen, diese Feinde der Seele. We forget. Ich habe es vergessen. Until we share our faith. Bis sie dann losgehen und unseren Glauben einfach weitergeben. Until you see someone's eyes looking at you. Bis du dann einfach diese Augen siehst, die dich anschauen. Because you have hope. Weil du die Hoffnung für sie hast. And you realize. Und plötzlich erkennst du. I am the temple of the Holy Spirit. Ich bin dieser Tempel des Heiligen Geistes. God was just coming out of me. Gott, du bist gerade durch mich hervorgetreten. God was giving me wisdom. Er hat mir Weisheit gegeben. Christ is in me. Christus ist in mir. The hope of eternal life. Die Hoffnung des ewigen Lebens. Now, I want you to think of 2 Corinthians 3 for a moment. Denk mal an 2. Korinther Kapitel 3, Verse 17. Vers 17. You don't have to turn there. Ihr müsst jetzt nicht dorthin schlagen. It talks about the glory of God. Da spricht es über die Herrlichkeit Gottes. And it says that where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Und da heißt es, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Where the Spirit is, wo der Geist ist, there's freedom. Da ist Freiheit. And then verse 18 goes into the glory of God. Und in Vers 18 dann geht es dann weiter mit der Herrlichkeit Gottes. And it says that we reflect as like with a mirror. Und wir spiegeln wieder wie ein Spiegel. The glory of God in our lives. Die Herrlichkeit Gottes durch unser Leben. And it produces freedom. Und daraus entsteht Freiheit. Now, how do we reflect this glory? Aber wie reflektieren wir diese Herrlichkeit? And what exactly is this glory? Und was ist das, diese Herrlichkeit? How do we get this glory? How do we release this glory? Wie bekommen wir das und wie können wir das freisetzen? By faith. Im Glauben. Romans 1:17, by faith. Römer 1, Vers 17, durch Glauben. About 15 years ago I had this big argument with God. Also vor etwa 15 Jahren, da hatte ich dieses Argument mit Gott, ein Konflikt. Kind of frustrated, so I went to the Schönbrunn to have it out with God. Also ich war also irgendwie war ich ziemlich frustriert und dann bin ich dann nach Schönbrunn gegangen, habe ich gesagt, so pass auf, jetzt werden wir uns das ausmachen. So I got there, I started taking the walk and I bin dorthin gegangen, habe angefangen said, einfach da okay, loszugehen. I've got some questions. Gott, ich habe da ein paar Fragen jetzt hier. How do I? Wie kann ich? And before I even finished the sentence, bevor ich diesen Satz beendet habe, it's like thunderclap in my heart went by faith. Wie kann ich das nur? Und plötzlich, boom, im Glauben. And I just stopped and I left. I said thank you. Okay. Dankeschön. I just went home. I thought. Bin nach Hause gegangen. Was I dumb or was I what was by faith? Was war mit mir passiert mit im Glauben? By das ist doch faith. So klar im Glauben. When I was 18 I gave my life to Christ. Als ich 18 war, habe ich mein Leben Christus gegeben. And my life was so different. Mein Leben hat sich dadurch so verwandelt. That my mother thought I was on drugs and my friends thought everybody just thought what's with him? Meine Mutter hat gedacht, der muss jetzt wieder Drogen genommen haben. Was ist mit dem los, meine Freunde? Something's shining through this guy. He's different. Etwas scheint da durch ihn durch. Also irgendwas ist da ganz anders. I finally told them that it was Christ. Ich habe mich schließlich dann erklärt, dass es Christus My war. Mother was so concerned, meine Mutter, die war also so von betroffen. She said to me, Robert, Robert sagte sie, tomorrow you don't go anywhere, morgen gehst du nirgendwo hin. Because Dr. Pisco is coming from Long Island. Dr. Pisco, den werden wir holen. Der kommt aus Long Island. Now he was a former professor at Princeton University. Also er war ein emeritierter Professor aus Princeton. Spoke like 7 languages. Er sprach 7 Sprachen. Brilliant guy. Einfach ein ganz brillanter you know, Mann. Really thick glasses, you know. Mit dicken Augengläsern. So she says, he's gonna straighten you out. Der wird kommen und wird das schon gerade rücken bei dir. And so he came. Und so kam Dr. Pisco. The doorbell rings. Klingelt. And my mother says, "Wait in the living room." Du bleibst im Wohnzimmer, ja? So I'm waiting, and here comes this little man with the thick glasses. Da warte ich nun, und da kommt dieser kleine Mann mit diesen dicken Gläsern. And he says, "Hello, Robert." Hallo, Robert. And he says, "Clara." Clara. Can you leave us alone? Kannst uns für einen Moment allein lassen? And close the door, please. Und mach die Tür hinter dir zu. So she closes the door. So schließt sie die Tür. And he looks. Er schaut. The door is closed, and we sit down. Tür ist zu. Wir setzen uns nieder. And he says, "Robert, Robert, your mother tells me that you are now a Christian." Deine Mutter sagt mir, dass du jetzt ein Christ bist. And you're a follower of Jesus. Und ein Nachfolger Jesu bist. I said, "Yes, I am." Und er sagte, ja, das ist so. And he looked again at the door. Und er schaute nochmal zur Tür hin. And he said. Und er sagt, "So am I." Ich auch. He says, "But I have a question for you." Aber ich habe eine Frage an dich, now, bitte. We had only been together about 2 minutes. Wir waren erst 2 Minuten zusammen. And he said this. Und er hat mir diese Frage gestellt. How do you get the joy? Woher hast du diese Freude? That's on your face. Die auf deinem Gesicht liegt. That's my question. Meine Frage an dich. So tell me, Robert, how? Robert, sag mir, wie? And as an 18-year-old, und als 18-Jähriger, der ich damals war, even have a Bible at that time, der noch nicht mal eine Bibel zu der Zeit hatte, I said, sagte ich nur, by faith. Durch Glauben. I just believed, Dr. Pisco. Dr. Pisco, ich habe einfach geglaubt. And he said, don't tell me that. Sag mir das nicht. Sag make mir nicht me das. Really, just give me some kind of a formula. Gib mir irgendwie eine Formel. I said, there is none. I just believed and it happened. Die gibt es nicht. Ich habe einfach nur geglaubt, dann ist es passiert. See, we don't believe ourselves into something. Es ist nicht so, dass wir uns selbst dann irgendetwas hineinglauben. We believe in God who gives us something. Wir glauben vielmehr an Gott, der uns dann etwas gibt. We believe in a good God whose love is unfailing. Wir glauben an einen guten Gott, dessen Liebe nie versagt. That's manifested in Christ Jesus. Eine Liebe, die sich in Christus manifestiert hat. And he gives us his glory. Und so gibt er uns seine Herrlichkeit. And that glory is revealed by his Spirit. Und diese Herrlichkeit ist geoffenbart durch seinen Geist. Through his Spirit. Durch seinen Geist. And when the Holy Spirit comes in, und wenn dann der Heilige Geist einfach in mich hineinzieht, we experience freedom. Dann erleben wir diese Freiheit. But freedom from what? Freiheit? Was für eine Freiheit? Wovon? Let's go to the Beamer for a moment. Gehen wir mal zur Leinwand. Now Galatians chapter 5 verse 22 and 23. Galater Kapitel 5 Vers 20 und 22. Talk about the fruit of the Spirit. Da ist die Rede von den Früchten des Geistes. This is the manifestation of the Spirit. Und das ist diese Manifestation des Geistes. This is the glory. Das ist diese Herrlichkeit. Manifested by the Spirit. Die sich durch den Geist offenbart. And the first is love. Und das erste, was da geschieht, ist Liebe. When the Holy Spirit comes into our life, wenn der Heilige Geist unser Leben einzieht, when we focus on Jesus, in dem Moment, wo wir uns auf Jesus ausrichten, the Holy Spirit in John chapter 16 verse 12, dann geschieht es, dass der Heilige Geist, wie in Johannes Kapitel 16 Vers 12, he bears witness to Jesus. Dass er uns ein Zeugnis Jesu gibt. In Romans 5:5 and it says that he fills our hearts. In Römer Kapitel 5 Vers 5, er erfüllt unsere Liebe, unser Herz. With the love of God. Mit der Liebe Gottes. And love, und Liebe, which is the Greek word agape, Liebe in dem Sinne des griechischen Wortes agape, is freedom from what? Ist Freiheit, aber Freiheit wovon? From hatred. Freiheit von Hass. Now how many of us here may still be chained to hatred? Wie viele von uns hier werden vielleicht immer noch in irgendwie Ketten liegen, Ketten des Hasses? The glory of God, die Herrlichkeit Gottes, is available, die steht für uns bereit, to fall upon us, um auf uns zu fallen, and to set us free, um uns freizusetzen, from hatred. Von Hass. Hatred in three categories. Hass in drei Kategorien. What's the great commandment? Was ist das große Gebot? Love the Lord your God with all your heart, soul, mind and strength. Liebe den Herrn deinen Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand und mit ganzer Kraft. Second commandment. Zweite Gebot. Love your neighbor. Liebe deinen Nächsten. As yourself. So wie dich selbst. Three categories. Drei Kategorien. Love God. Liebe Gott. Love myself. Dass ich mich selbst liebe, love my neighbor, und meinen Nächsten. How many of us, aber wie viele von uns, hated ourselves? Wie viele von uns haben uns schon selbst gehasst? I mean, I grew up hating myself. Ich bin aufgewachsen und ich habe mich selbst gehasst. I was too slow on a tennis court. Ich war zu langsam da auf dem Tennisplatz. I was too slow with this. I was in school and it's just ich war like, zu langsam mit diesem, mit jenem, why? In der Schule. Why can't I excel? Why can't I be like on the top? Warum kann ich das nicht beschleunigen und dann einfach oben stehen? I could have been a much better tennis player if I just had faster feet. Ich wäre noch viel besser gewesen als Tennisspieler, wenn ich nur schnellere Füße hätte. I hate my feet. Ich hasse sie. And you start to hate yourself. Und so fängst du an, dich selbst zu hassen. Now, you can't hate yourself and love God. That's impossible. Du kannst dich selbst nicht hassen und gleichzeitig Gott lieben. Das ist unmöglich. Das ist nicht möglich. We start to hate God by hating the details of our life. Wir fangen an, Gott zu hassen, indem wir die Details unseres Lebens hassen. Even if we don't name it that, we somehow it can be that. Und selbst wenn wir es vielleicht nicht so benennen, kann es doch so sein. I hated my childhood. Ich habe meine Kindheit gehasst. It was so sad. It was so full of violence and sorrow. Es war so traurig. Es war so voll Gewalt und dann auch voll Leiden. I hated my life. I hated myself. Ich habe mein Leben gehasst. Ich habe mich selbst gehasst. Und dann fängst du an. Not a lot of people, but certain people. Hast du andere? Nicht vielleicht alle so, aber so bestimmte Leute. But the glory of God comes down. Aber die Herrlichkeit Gottes, sie kommt herab. And where the Spirit of the Lord is, there's freedom. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Freedom from hatred. Freiheit von diesem Hass. Of myself. Ein Hass gegenüber mir selbst. Of others. Gegenüber anderen. And of God. Und gegenüber Gott. How many people hate God because something happened in their life? Wie viele Menschen hassen Gott wegen irgendetwas, was in ihrem Leben passiert ist? Something terrible. Etwas Schreckliches. But then in Jesus Christ. Dann aber in Jesus Christus. When we look at the cross. Wenn wir ins Kreuz schauen. And everything that Jesus went through to liberate us. Und wenn wir dann sehen, all das, was Jesus durchgemacht hat, um uns freizusetzen. This love is shed abroad in our hearts. Diese Liebe, sie ist ausgegossen in unser Herz. And we are freed. Und wir sind frei. I remember being liberated. Und ich kann mich daran erinnern, wie ich da plötzlich frei war. I remember I had never ever told anybody in my life I love you. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich eigentlich nie zuvor in meinem Leben jemandem gesagt habe, du, ich liebe dich. And no one had ever told me I love you. Und niemand hat mir gesagt, ich liebe dich. So I was just this like resentful, angry person. Und ich war irgendwie diese Person, die immer irgendwie Vergeltung wollte. But it changed. Aber plötzlich hat es sich geändert. In a moment. In einem Moment. When Christ came into my life. Als Christus in mein Leben hineinkam. On September 20th, 1976. Am 20. September 1976. The glory of God filled the temple. Er füllte die Herrlichkeit Gottes, diesen Tempel. Let's look at the next thing. Schauen wir uns das nächste an. Love. Liebe. Is a characteristic of God's glory. Joy. Ist ein Merkmal von Gottes Herrlichkeit. Joy is freedom from what? Freude ist Freiheit wovon? It's the Greek word kata. Das griechische Wort chara. It's freedom from. Freiheit von? Bitterness. Freiheit von Bitterkeit. The bitterness of life. Bitterkeit des Lebens. The bitterness of disappointment. Bitterkeit durch Enttäuschungen. And everything that we face. Alles, mit dem wir konfrontiert sind. Bitterness is a fruit of hatred. Bitterkeit ist die Frucht dieses Hasses. When I love, wenn ich liebe, which is becomes an act of my will, was ja eine Handlung wird, die ich mit meinem Willen setzen kann, to receive, es ist mein Wille, der sich entscheidet zu empfangen und dann auch zu widerspiegeln. I mean, I had this conflict with my older brother. Ich hatte diesen Konflikt mit meinem älteren Bruder. My whole life. Mein ganzes Leben. And he was severely abused by my dad. Und es geschah ja, dass er selbst also ganz ernst missbraucht wurde von meinem Vater. And I mean, he was whipped and beaten, and it was I would cry to try to stop my father from beating him. Einfach total verprügelt und geschlagen und verdroschen. And then he started beating me, my brother. Und dann empfing das selbst und dann fing er an, mich zu schlagen. Because he was reflecting my father. Weil er einfach nur das reflektiert hat, was mein Vater ihm angetan hatte. You get beat up enough times, und nachdem es dann oft genug passiert ist, you start to hate people. Fängst du an zu hassen. You start to hate him. Fängst an, ihn zu hassen. You start to figure out, how can I kill this guy? Wie kann ich ihn nur umbringen? Yeah, I thought that. Ich habe das gedacht. Kill him somehow. Wie kann ich ihn irgendwie beseitigen? Then I became a Christian. Dann wurde ich Christ. And then I was getting married. Hab geheiratet. And I had two best friends. Und meine besten Freunde, also meine Trauzeugen. And my two best friends were asking, which one of us are going to be your best man at the wedding? Okay. Meine besten Freunde haben mich gefragt, wer wird bei dir bei der Hochzeit der Trauzeuge sein? Me or him? Wird er das sein oder werde ich das sein? I said neither. Keiner von beiden. My brother will be. Ich möchte, dass es mein Bruder ist. I'll give my brother the place of honor. Ich möchte meinem Bruder diesen Ehrenplatz geben. Because we become free. Weil wir frei werden. From hatred. Von Hass. From bitterness. Von Bitterkeit. We can ask ourselves this question. Wir können uns diese Frage stellen. Is there somebody in your life? Gibt es jemanden in deinem Leben? That you cannot pray for. Für den du nicht beten kannst. You just cannot get on your knees and name that person's name. You just can't. Du kannst dich nicht auf deine Knie begeben, um einfach diesen Namen auszusprechen im Gebet. You can't say, Lord, I pray for this person. Herr, ich bete für diese Person. I just pray for them. You can't do it. Also ich möchte beten, Herr. If there's one person that you can't pray for. Und wenn es da eine Person gibt, für die du nicht beten kannst. Then in that area, if that person, you are chained with hatred. Dann in diesem Bereich, das heißt durch diese Person erkennbar, bist du gefangen mit Hass. And the glory of God wants to come in like a thick cloud and fill the temple. Und die Herrlichkeit Gottes möchte da einfach einziehen, mit dieser Wolke, diesen Tempel erfüllt. Let's go to one more. Gehen wir noch einen weiter. There's nine. Es gibt neun. The third one is peace. Der dritte ist Friede. It's this Greek word. Irene. Das griechische Wort Irene. And it's freedom from anxiety. Ist Freiheit von Angst. Or fear. Furcht. It says in 1 John chapter 4 verse 18. Da heißt es im 1. Johannes Kapitel 4 Vers 18. That love, perfect love, drives out fear. Dass vollkommene Liebe die Furcht austreibt. When we receive God's love. Wenn wir Gottes Liebe empfangen, when we speak it forth, wenn wir das aussprechen, the glory of God wants to fill our temple. Der möchte die Herrlichkeit Gottes unseren Tempel erfüllen. Do you not know that you are a temple of the Holy Spirit? Wisst ihr denn nicht, dass ihr ein Tempel des Heiligen Geistes seid? Now there's a picture I want to show you up here. Ich möchte euch hier ein Bild zeigen. Do you know this kid? Kennt ihr diesen Mann? This is a 16-year-old kid. Das ist ein 16-Jähriger. Who is so filled with anger. Der so voll von Zorn war. Bitterness. Bitterkeit. Fear. Furcht. You can see it in his eyes. Du kannst es in den Augen sehen. Certain people he hates. Es gibt da einige Leute, die er hasst. This is an empty soul. Einfach eine leere Seele. That became a temple of the Holy Spirit. Die zu einem Tempel für den Heiligen Geist wurde. In a moment's time. Einfach in einem Moment. Love. Liebe. Joy. Freude. And peace. Frieden. Are the manifestation. Sind die Offenbarung. Of the glory of God. Der Herrlichkeit Gottes. It's freedom. Freiheit. How deep is it in my life? Wie tief ist es in meinem Leben verankert? How familiar am I with it? Wie vertraut bin ich damit? Has my life reached a certain level where it's okay now? Hat mein Leben irgendwie so ein Niveau erreicht, wo ich sage, ja, das passt schon? And I kind of forget the God that delivered me. Und ich habe diesen Gott vergessen, der mich befreit hat. When we come together, wenn wir zusammenkommen, the glory of God wants to fall upon our meeting. Die Herrlichkeit Gottes, es möchte sich einfach auf unser Treffen niederlegen. And three things are going to stand out more than anything. Und drei Dinge werden da besonders hervortreten, mehr als alles andere. Love, Liebe, Joy, Freude, and Peace, Frieden. That's what it says in Romans 14:17. Das ist auch das, was da steht in Römer 14, Vers 17. The kingdom of God is righteousness. Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit. Joy and peace in the Holy Spirit. Freude und Frieden im Heiligen Geist. Now, just to close. Um abzuschließen. Will we work with the Holy Spirit? Werden wir da zusammenarbeiten mit dem Heiligen Geist? Galatians 5:6, a faith that works by love. Galater 5, Vers 6, ein Glaube, der durch Liebe wirksam ist. John chapter 7, Jesus said the Holy Spirit is like this well of water wanting to gush out. Johannes Kapitel 7, der Heilige Geist ist einfach wie eine Wasserquelle in mir, der einfach hervorsprudeln möchte. But we have to release it. Aber wir müssen das freisetzen. In the things that we say. In den Dingen, die wir da sagen. In the things that we do. In den Dingen, die wir tun. I can walk up the ramp. Ich kann da hinaufkommen, da die Rampe. I'm a temple of the Holy Spirit. Und da bin ich, ein Tempel des Heiligen Geistes. But I've got a big cork on my head. Aber da ist dieser Korken bei mir. Or a big cork in my soul. Auf dem Kopf oder in meiner Seele. And the Holy Spirit wants to release itself. Und der Heilige Geist möchte sich einfach selbst freisetzen. But it can't. Um zu strömen, aber es geht nicht. Because I'm no longer living by faith. Weil ich nicht mehr länger im Glauben lebe. It's released by faith. Es setzt sich ja frei the durch Glauben. Shall live by faith. Der Gerechte wird aus Glauben leben. More than anything, mehr als alles andere. I want our service to be a manifestation of the glory of God. Ich möchte, dass dieser Gottesdienst, unsere Gottesdienste, einfach eine Manifestation der Herrlichkeit Gottes sind. What am I asking for? Worum bitte ich da? Love. Liebe. Joy. Freude. And peace. Frieden. Love. Liebe. Joy. Freude. And peace. Frieden. Loving one another. Einander lieben. On purpose. Und das mit Absicht. And this is the key. Und da ist der Schlüssel. The unfailing love of God. Die Liebe Gottes, die nie versagt. Was on purpose. Die war beabsichtigt. It didn't just happen. Das ist nicht einfach so passiert. It was pre-planned. Das war vorausgeplant mit Absicht. Pre-plan to love somebody. Plan das voraus, beabsichtige das. Bezwecke das zu lieben. Pre-plan when you come to church. Bezwecke das, indem du es vorausplanst, zur Gemeinde zu kommen. I'm gonna release the love of God. Ich werde jetzt dahin gehen und ich werde die Liebe Gottes freisetzen. I'm going to service tonight as a missionary. Heute Abend gehe ich zum Gottesdienst und ich werde ein Missionar sein. I'm going to church tonight as a priest. Ich werde heute Abend in die Gemeinde kommen als Priester. As a minister. Als ein Diener. Father in heaven. Vater im Himmel. I'm walking up the ramp right now. Hier komme ich, diese Rampe hinauf. Holy Spirit, Heiliger Geist, surge through me. Durchforsche mich. That I am a temple of the Holy Spirit. Auf dass ich ein Tempel des Heiligen Geistes für dich and sein I will kann. Do my part in the big temple. Und meinen Teil einnehme in diesem großen Tempel. I want to be a living stone. Ich möchte ein lebendiger Stein sein. And I want to be a living stone to somebody else. Ich möchte ein lebendiger Stein sein für jemand anders. By faith. Im Glauben. On purpose. Mit voller Absicht. How you doing? Hey, wie geht's dir? God bless you. Gott segne dich. I just did that on purpose. Ich hab's bezweckt. You know why? Wisst because warum? Jesus died for me on purpose. Weil Jesus für mich starb. We're singing songs of praise to God. Wir singen Lobpreislieder zu Gott. I'm gonna sing. Und auch ich werde singen. On purpose. Und ich werde das mit Absicht machen. I'm gonna sing on purpose. Ich werde das jetzt beabsichtigen. I'm gonna watch my confession on purpose. Ich werde mit Absicht ganz genau darauf achten, was ich sage. Love, Liebe, joy, Freude and peace und Frieden can become unspeakable. Kann etwas sein, was einfach unfassbar unaussprechlich ist. Unspeakable. Wow. If God had his way, wenn Gott einfach das so hätte, wie er das möchte, dann kann ich das einfach versprechen schon. If God had his way, wenn Gott einfach seinen Weg durchsetzen könnte, wir würden in diesem Gottesdienst einfach völlig in Erstaunen sein. Wow. Wow. That was awesome. Atemberaubend. Just being with the people. Mit den Leuten zusammen zu sein. The peace is so strong. Dieser Friede hier. Wow. The joy is indescribable. Diese Freude, die ist einfach unbeschreiblich. And the love is so deep. Die Liebe, die einfach so tief hineingeht. It's awesome. Wow. The glory of God was there. Die Herrlichkeit Gottes. If we're looking for it somewhere else, Wenn wir irgendwo anders danach schauen, we're looking in the wrong place. Dann schauen wir am falschen Ort. We're looking for love. Wir schauen aus nach Liebe. We're looking for joy. Wir schauen aus nach Freude. We're looking for peace. Und wir schauen aus nach Frieden. That is unspeakable. Der einfach unaussprechlich It's so simple. Ist. Und doch ganz einfach. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, Vater im Himmel, as we celebrate the Lord's Supper this morning, wenn wir jetzt das Abendmahl des Herrn feiern, we speak forth the name of Jesus. So sprechen wir den Namen Jesus aus. Yeshua. Yeshua. Lord Jesus, you are seated on your throne. Herr Jesus, du thronst auf deinem Thron. You've given us the Holy Spirit. Und du hast uns den Heiligen Geist gegeben. And yet it's so easy to live in unbelief. Und es ist so leicht, im Unglauben zu leben. Do you not know? Do you not know? Wisst ihr denn nicht? Don't you realize? Erkennt ihr es denn nicht? Father, we want to realize with all of our hearts. Vater, wir wollen von ganzem Herzen einfach das erkennen. That we are the temple of the living God. Dass wir Tempel sind des Heiligen Geistes. We love you this morning. Und wir lieben dich, Herr. Let's just take a moment before the Lord. Nehmen uns diesen Moment einfach Zeit vor dem Herrn. What are you not free of? Wovon bist du nicht frei? Is there somebody you hate? Gibt es da jemanden, den du hast? You can't pray for them. Den du nicht beten kannst. Is there some situation that you're so bitter about? Irgendeine Situation, wo du so verbittert drüber bist. Is there something you're anxious about? Oder hast du für etwas Angst? Let's think about the cross. Denken wir ans Kreuz. And what it means for us. Und was es für uns bedeutet. Lord, fill the house with your glory. Herr, erfülle das Haus mit deiner Herrlichkeit. We are believing this morning. Herr, wir glauben dir. We pray for healing this morning. Wir beten für Heilung. As we make a decision to believe, da wir einfach diese Entscheidung treffen, to speak your name, zu glauben, deinen Namen auszusprechen, to be who you've called us to be, um das zu sein oder die zu sein, zu denen du uns berufen hast. Lord Jesus, Herr Jesus, you can see all the people in our minds. Du kannst all die Leute sehen in unseren Gedanken, that maybe we can't forgive, denen wir vielleicht nicht vergeben können, or we struggle with. Womit wir uns abmühen. We pray, Lord, wir beten, that your love would fill our hearts, dass deine Liebe unser Herz erfüllen möge and break the chains, und diese Ketten einfach bricht this morning. Heute früh. Let's pray for somebody this morning by faith. Beten wir einfach für jemanden im Glauben. Name the person and pray for them. Benenne einfach diese Person und bete für sie. Say, dear God, I just pray, lieber Gott, ich bete for this person. Für diese Person. I don't like them, but I pray for them. Ich mag sie nicht, aber ich bete für sie. Fill my heart with love. Fülle mein Herz mit Liebe. Help me to reflect you toward that person. Hilf mir einfach, dich gegenüber dieser Person zu reflektieren. Give me your love. Gib mir deine Liebe. My faith, fill me with your love. Im Glauben fülle mich mit dieser Liebe. I don't have my own love for this person. Deine Liebe, denn ich habe nicht meine eigene Liebe für diese Person. Fill my heart. So erfülle mein Herz mit deiner Liebe. Holy Spirit, Heiliger Geist. The temple is open. Der Tempel, er ist offen. Fill the temple. Erfülle ihn. Fill my heart. Erfülle mein Herz with your love. Mit deiner Liebe. Fill us, Lord. Herr, füll uns bitte. Forgive us. Und vergib uns. Cleanse us. Reinige uns. I pray. Darum bitte ich. Take away the fear of the future. Nimm diese Zukunftsangst weg. You care for us, Lord. Du sorgst dich ja um uns.